Veranstaltung zum Verfassungsschutz und zum NSU-Skandal. Mittlerweile, als wir vor 2 Monaten die Veranstaltung geplant haben, da war ja noch nicht offensichtlich, dass sozusagen das auch bis nach Berlin rüberschwappt. Ich habe hier an meiner Seite, auf meiner Linken, von Ihnen auf der Rechten, ist Heiner Busch. Er gibt die Zeitschrift Zielit mit heraus. Man kann sie hinten erwerben. Es ist eine Zeitschrift, die sich hauptsächlich der Geheimdiensten und der Polizei widmet. Ist am Otto-Suhr-Institut angegliedert oder noch angegliedert und ist eine richtige Fachzeitschrift für Polizei und Geheimdienste. Auf meiner rechten Seite sitzt Katharina König. Sie ist von der Linkspartei bzw. von der Linken, sitzt für sie im NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Thüringen und ist aber nicht nur parlamentarisch tätig, sondern hat auch in meine, würde man sagen, Hand an der Antifa gehabt oder ist in ihr involviert und hat sozusagen deswegen auch ein persönliches Interesse daran, sozusagen die Sachen aufzuklären, weil sozusagen viele derjenigen, um die es jetzt im Untersuchungsausschuss geht, sie auch schon während ihrer Antifa-Zeit in den 90er Jahren begleitet haben. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an und so, und zwar jetzt. Was gibt es denn, also ich denke mal, dass ein Großteil derjenigen, der hier sitzt, ungefähr weiß, was in den letzten 9 Monaten in Sachen NSU passiert ist. Das ist ja, weil eine komplette Nacherzählung, glaube ich, wäre ein bisschen langweilig, beziehungsweise da würden wir wahrscheinlich die interessanten Punkte, die wir heute Abend besprechen wollen, und zwar die Frage, was macht eigentlich so ein Geheimdienst dabei, was hat ein Geheimdienst für ein Interesse daran, dass da so eine Nazi-Mordbande durch Deutschland zieht und 10 Leute hinrichtet. Und deswegen die Frage vielleicht als erstes, was gibt es denn Neues in Sachen NSU? Also vor allen Dingen jetzt, wo wir sozusagen einen Blick auf Berlin haben, kannst du uns dazu auch was erzählen oder bist du vor allen Dingen kundig, was sozusagen Thüringer Sachen da angeht?